Familien, das macht Spaß. Und nach einer Lust, dann macht er bei uns mit. Wir singen im Chor und stellen uns vor, das Ganze wird ein Hit. Wodka her, sogar der alte Babuschkin trank nicht mehr. Und wer bestimmt vor Neid ganz grün? Anuschka, die schert uns heute nicht viel. Wir singen und feiern und feiern und singen und kennen nur ein Ziel. Wir bleiben auf Haut und trinken noch ein Glas. Und singen dazu, denn singen, das macht Spaß. Und hat einer Lust, dann macht er bei uns mit. Wir singen im Chor und stellen uns vor, das Ganze wird ein Hit. Uns geht's gut, jawohl, so gut wie lang nicht mehr. Das tut gut, da wird's die nächste Lage her. Heute geht's rund, bis morgen früh um 10. Wir feiern noch lange und hat einer Bange, der kann nach Hause gehen. Wir bleiben noch auf und trinken noch ein Glas. Und singen dazu, denn singen, das macht Spaß. Und hat einer Lust, dann macht er bei uns mit. Wir singen im Chor und stellen uns vor, das Ganze wird ein Hit. Wir bleiben noch auf und trinken noch ein Glas. Und singen dazu, denn singen, das macht Spaß. Und hat er Lust, dann macht er bei uns mit. Wir singen im Chor und stellen uns vor, das Ganze wird ein Hit.